Hallo Markus. Schade, dass du im Moment nicht da bist. Naja, das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir Samstag oder Sonntag was zusammen machen können. Mir fällt sonst echt die Decke auf den Kopf. Du weißt schon, seit Sabine mich. Hallo Markus. Schade, dass du im Moment nicht da bist. Naja, das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir Samstag oder Sonntag was zusammen machen können. Mir fällt sonst echt die Decke auf den Kopf. Du weißt schon, seit Sabine mich.